Wenn ich mir so die Politik in Europa anschaue, dann weiß ich, es gibt nur wenige Leute, die wie wir alle am Puls der Zeit sind.